1. Was die geistlichen Gaben betrifft, lieb Bruder, mögt die ich nicht, dass über deren wahr Bedeutung und Herkunft im Klaren bleibt. 2. Erinnert euch sicher in your Zettels Heiden, also euch von Leblosen Gotzen beinflussen und zu irrationalen Handlungen verleiten liest. 3. Die Schaub versichere ich euch, dass niemand, der unter dem Einfluss des Geists Gott spricht, Jesus verfluchen kann, ebenso wie niemand Jesus als Herrn bekennen kann, außer durch den Heiligen Geist. For es existieren zwar vielfältige Neidengaben, doch sie allgehen auf denselben Geistjurak, der dies unterschiedlichen Fähigkeiten bewirkt. 5. Ebenso gibt es verschiedene Arten des Dienstes innerhalb der Gemeinschaft, doch es ist derselbe Herr, dem all dies Dienste gewidmet sind. 6. Auch wenn die Wirkungsweisen der gottlichen Kraft variieren, ist es derselbe Gott, der als in allen Menschen zur Vollendung bringt. 7. Jedem Einzelnen wird ein sich Bewirkung des Geistes anvertraut, damit dies zum Nutzen der gesamten Gemeinschaft einsetzt. 8. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit zu weiser Rede verliehen, worin ein anderer durch denselben Geist tiefer Kenntnis vermitteln kann. 9. Einem weiteren wird durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben geschenkt, und wieder jemand anderem verleiht der Geist die Gabe, Kranke zu heilen. 10. Manche erhalten die Kraft, Wunder zu vollbringen oder prophetisch zu reden, worin andere Geister unterscheiden, in fremden Sprechen oder dies übersetzen können. 11. All dies unterschiedlichen Wirkungen gehen von ein und demselben Geist aus, der jedem Menschen individuell zuteilt, was er nach seinem eigenen Willen für richtig hält. 12. So wie der menschlich Körper ein Einheit bildet, obwohl aus vielen Gliedern besteht, so verhält sich auch im IT der Gemeinschaft in Christus. 13. Denn wir all werden durch einen einzigen Geist zu einem Leib getauft, angeichtet an seiner Herkunft oder an seiner sozialen Status, und wir all empfingen denselben Geist. 14. Ein Körper besteht schließlich nicht aus einem einzigen Teil, sondern setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Glieder zusammen, die gemeinsam funktionieren. 15. Wenn der fast behaupten Word, gehör nicht zum Körper, weil kein Hand sei, so bliebe dennoch ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. 16. Auch wenn das or sagen Word, gehör nicht zum Körper, weil kein Auge sei, Word dies in seiner Zugehörigkeit zum Organismus nicht zandern. 17. Bestand der gesamte Körper ne aus einem Auge, wie konnte man dann horen und wären ne gehör, wie konnte man dann Geruch wahrnehmen? 18. Tatsächlich hat Gott jedoch jeds einzeln Glied genoren der Stell im Körper platziert, die er nach seinem Plan für angemessen hielt. 19. Wenn Teil des Körpers identisch wären und nur ein einziges Glied bildeten, konnte man wohl kaum noch von einem vollständigen Körper sprechen. 20. In der Realität verhalte sich jedoch so, dass es zwar viel verschiedene Glieder gibt, dies aber zusammen einen einzigen, unteilbaren Leib bilden. 21. Daher kann das Auge nicht zur Hand sagen, dass es sei nicht brauche, und ebenso wenig kann der Kopf den Fassen eier notwendigkeit absprechen. 22. Im Gegenteil sind jere Gene Teil des Körpers, die uns am schwachsten oder im feindlichsten erscheinen, für das überleben und funktionieren absolut unentbehrlich. 23. Den Glieden, die wir für weniger ehrenhaft halten, schenken wir oft mehr Aufmerksamkeit, und die unscheinbaren Teil behandeln wir mit besonderer Sorgfalt und Anstand. 24. Die Glieder, die bereits ansehnlich sind, benötigen dies besondere Zuwendung nicht, Gott hat den Leib jedoch so gefügt, dass die benachteiligten Teil mehr Ehre empfangen. 25. Dies geschah in der Absicht, Spaltungen im Körper zu verhindern, damit alle Glieder in gleicher Weise füreinander verantwortung übernehmen und füreinander sorgen. 26. Wenn ein einzelnes Glied Schmerz empfindet, lei den all anderen Teil mit, und wenn ein Glied Anerkennung erfahrt, teilen all anderen dies Freude. 27. All bildet gemeinsam den Leib Christi, wobei jeder einzeln von euch ein individuelles Glied mit einer spezifischen Aufgaben seinem Platz ist. 28. Gott hat in der Gemeinde verschiedene Funktionen festgelegt, zuerst Apostel, danach Propheten und Lehrer, gefolgt von Wundertaten, Heilen, Helfern, Verwalten und Genen mit Sprachbegabungen. 29. Es ist offensichtlich, dass nicht alle Apostel, Propheten oder Lehrer sein können, ebenso wie nicht jeder die Fähigkeit besitzt, Wunder zu wirken. 30. Verfügen etwa all über die Gabe der Heilung, sprechen allen Fremden sprechen oder sind allen der Lage, die sprechen für ander Ausjüligen. 31. Streb jedoch eifrig nach den Wort Wolleren Nadengaben, darüber hinaus mokti ich uk einen Weg sagen, der all dies Gabenen Bedutung wie u betrifft.